1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heute Nacht heißt der Tag X. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über euren Tag X, über den Tag, der für euch in eurem Leben am bedeutendsten war, im positiven Sinne oder im negativen Sinne. Der Tag, den ihr nie vergessen werdet. Der Tag, der vielleicht euer Leben am heftigsten erschüttert hat. Dieser Tag kann ja vielleicht auch noch vor euch liegen. Und ihr sagt, der Tag X, der ist nächste Woche oder in 4 Wochen. Vielleicht steht ihr vor einer riesengroßen Operation oder vor irgendeiner Riesenentscheidung in ein paar Wochen. Und ihr sagt, das könnte der Tag X werden. Also wenn ihr mir erzählen wollt von eurem wichtigsten Tag, der in der Vergangenheit lag, bei den meisten liegt es ja in der Vergangenheit, oder vielleicht auch von dem Tag, der in der Zukunft liegt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder faxt uns unter 0800 220 5051 oder mailt unter 1live.domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht, Oliver, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Oliver. Der Tag X. Ja, der Tag X, der liegt bei mir noch vor mir. Der liegt bei dir noch vor dir? Ja. Also inwiefern? In spätestens 2 Jahren werde ich im Rollstuhl sitzen. Das ist Fakt. Warum? Was ist los? Ich habe eine Rückenkrankheit. Die nennt sich Morbus Bechterew. Ja. Das ist, da bildet die Wirbelsäule von Wirbel zu Wirbel wie eine Schwange, die mit Knochenmark gefüllt ist. Und irgendwann wird eine von diesen Spangen abbrechen und dadurch werde ich eine teilweise Querschnittslähmung haben. Was heißt teilweise? Der Rücken wird dann komplett versteifen und ja, daraufhin muss ich dann wohl in Rollstuhl. Und dieses ist unabwendbar? Das ist unabwendbar, ja. Und wenn, also, wenn es eingetreten ist, kann man dagegen auch nichts mehr machen? Das heißt, du bist dann lebenslänglich querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gebunden. Ja. Ja, das Ganze hat eigentlich damals angefangen. Ich habe damals mal bei dir angerufen. Und zwar, da habe ich meinen Vater nach 22 Jahren wiedergefunden. Den habe ich damals gesucht und habe den dann durch Zufall auch wiedergefunden. Und bin dann damals mit meiner Ex-Freundin, habe ich dann zusammen gewohnt. Und ja, habe ich bei dir angerufen, habe dir das erzählt, dass ich meinen Vater nach 22 Jahren wiedergefunden habe. Und ja, daraufhin habe ich dann wieder mal Rückenschmerzen bekommen. Da hat mein Vater zu mir gesagt, lass dich mal vom Arzt auf den und den Wert testen. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Ja. Das ist ein Blutwert, der nennt sich HLA-B27-Wert. Ja. Und der ist positiv getestet worden. Das heißt, in welchem Alter warst du, als dieses diagnostiziert wurde? 22. 22, also gar nicht so lange her. Nee, ist noch gar nicht so lange her. Kann man das denn so ganz genau sagen? Du sagst, in 2 Jahren werde ich im Rollstuhl sitzen, das ist mein Tag X. Kann man das so genau datieren auf 2 Jahre? Oder wenn du Glück hast, könnte es vielleicht doch noch 5 Jahre oder 7 Jahre dauern? Es ist Fakt, dass ich in 2 Jahren drin sitzen werde. Das sieht man auf Röntgenbildern, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Die muss bei mir im Kindesalter schon ausgebrochen sein. Und du hast nichts davon bemerkt. Ja. Und man kann, ich frage Sie jetzt nochmal, man kann definitiv nichts tun, dass der ganze Prozess verlangsamt wird oder abgebremst wird? Doch, mit Medikamenten kann man es verlangsamen. Aber tja, die Ärzte geben mir noch 2 Jahre und dann sitze ich im Rollstuhl. Ja. Was ist das für ein Gefühl für dich? Die Vorstellung, ich sitze im Rollstuhl. Für alle, ich sag mal, gesunden Leute ist das natürlich der absolute Horror, die Vorstellung. Du hast dich schon etwas damit beschäftigt. Wie dennoch? Was empfindest du? Was denkst du dazu? Ich sag mal so, bis vor einer Woche war mir das eigentlich relativ egal. Und da habe ich mich mit abgefunden, gut, ich werde im Rollstuhl sitzen und da kann ich nichts dran machen. Und ja, ich muss gucken dann halt, wie es mit Leben weitergeht. Bis vor einer Woche, das heißt, vor einer Woche ist irgendetwas passiert oder vorgefallen? Ja, meine Freundin ist beim Arzt gewesen wegen Bauchschmerzen und der hat sie halt zum Frauenarzt geschickt, hat da einen Schwangerschaftstest gemacht und der ist halt positiv ausgefallen. Ich werde Ende Dezember werde ich Vater. Glückwunsch. Ja, danke. Aber es ist wahrscheinlich so ein so eine zweischneidige Sache, ne? Ja, richtig. Ich hoffe, dass es ein Junge wird, weil ich möchte gerne einen Jungen haben. Ja. Und möchte halt auch gerne mit dem Fußball spielen oder auf den Spielplatz gehen. Und das kann ich halt alles nicht. Das geht ja nicht. Mhm. Weiß denn deine Freundin, die weiß, ich gehe davon aus, sie wird das wissen, dass also von dieser Prognose, dass du in zwei Jahren... Die weiß das, ja. Wie geht deine Freundin damit um, zu wissen, ihr Freund wird in zwei Jahren im Rollstuhl sitzen? Tja, also leicht tut sie sich auch nicht. Wie alt ist deine Freundin? Die wird jetzt 18. So jung noch? Die ist noch so jung, ja. Mhm. Hast du Angst, dass eventuell auch die Beziehung dann vielleicht zerbrechen wird darüber? Was heißt Angst? Einerseits möchte ich, dass es dann Schluss ist, weil ich möchte ihr nicht das Leben versauen, weil ich im Rollstuhl sitze, dass ich dann Pflegefall bin, sondern ich möchte auch, dass sie weiterlebt. Mhm. Wobei, du bist ja dann noch kein Pflegefall, wenn du im Rollstuhl sitzt. Ja gut, aber ich sag mal so, ich bin dann eine Belastung für sie mit. Hast du ihr das so? Ich meine, das ist ja schon eine harte Denkungsweise. Hast du ihr das so schon mal gesagt? Ich möchte dann nicht mehr, dass wir zusammen sind, weil ich dir nicht zur Last fallen will und weil ich will, dass du ein normales Leben führst. Hast du ihr das so schon mal gesagt? Das habe ich ihr so schon mal gesagt, ja. Und sie sagt, ich mache deswegen nicht Schluss und wir bleiben zusammen, aber ich weiß nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Nee, anderthalb. Anderthalb Jahre. Anderthalb. So, sie ist schwanger. Und es steht auch gar nicht zur Frage, ob das Kind zur Welt kommen soll oder nicht. Das Kind kommt zur Welt. Das Kind kommt zur Welt. Ja. Das ist ja eigentlich jetzt schon mal, was heißt eigentlich? Das ist ja eine große Freude in deinem Leben, obgleich das Leben im Moment nicht so sehr freudig ist für dich. Ja, das ist eins der positiven Teile im Leben dann halt. Mhm. Das gibt mir auch wieder Kraft, weiterzumachen. Ich wollte gerade fragen, ist das auch so ein Punkt, wo du auch so ein Gefühl bekommst, also ein bisschen neuen Elan, auch wenn es mit der traurigen Perspektive verbunden ist, ich kann mit dem Jungen, wenn es denn ein Junge wird, nicht Fußball spielen gehen? Ja, natürlich. Mhm. Also da sein möchte ich für mein Kind dann auch, wenn es Probleme hat. Mhm. Da sein möchte ich dann schon. Überhaupt alles Weitere, wie denkst du dir das? Was machst du zum Beispiel von Beruf zurzeit? Ich darf nichts machen. Du machst gar nichts? Ich darf im Moment gar nichts machen. Du bist 23. Hast du denn vorher schon mal was gemacht? Vermutlich schon, ne? Ich bin im Sicherheitsdienst gewesen und Spaß an dem Job gehabt. Nur die Ärzte haben mir halt jetzt verboten, alles zu machen, was irgendwie den Körper belastet. Ich darf keinen Sport machen. Jetzt über die Thematik Beziehung und Kind hinaus. Hast du dir da schon konkrete Gedanken gemacht, wie du dein Leben wirst, wie das Leben für dich sein wird, wenn du behindert bist, wenn du im Rollstuhl sitzt? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mir das eigentlich jetzt so eigentlich noch nicht richtig vorstellen, im Rollstuhl zu sitzen, weil ich lebe jetzt und ich weiß nicht, ich kann mir das jetzt noch nicht richtig vorstellen. Eigentlich ist das auch eine gute Einstellung, finde ich. Was soll man sich jetzt schon den Kopf darüber zerbrechen, wie das genau sein wird und wie du deinen Alltag gestalten wirst? Du lebst jetzt und jetzt geht es dir noch einigermaßen, also den Umständen entsprechend. Du kannst ja eine ganze Menge machen. Ne? Stimmt doch. Ja, ist richtig. Ja. Und vielleicht sollte man wirklich diese Zeit jetzt nutzen und wirklich noch viel unternehmen und viel genießen. Und da ist immer noch Zeit genug, sich darauf einzustellen, was dann auf dich zukommt. Vielleicht ist das die bessere Lebenshaltung auch. Mhm. Ne? Ja, ich habe mir jetzt ein neues Hobby gesetzt, nämlich? Das nicht so anstrengend ist. Ja, ich bin unter die Aquarium-Freak gegangen. Ja, das war ein gutes Hobby. Das kannst du auch weiter ausführen später, je nachdem, was passiert. Ja, das wird schwierig sein, Aquarium sauber machen oder so. Ja, geht das? Kannst du ja dann auch, wenn du im Rollstuhl sitzt. Nee, das Aquarium ist, wenn ich stehe, geht mir das so gerade bis zum Hals hoch. Ach so. Aber das ist ein teurer Spaß, ne, glaube ich, so richtig. Also ein großes Aquarium zu pflegen und zu betreuen, zu hüten. Jo. Aber es geht bei dir. Es geht, ja. So, Oliver, jetzt wünsche ich erstmal deiner Freundin alles Gute für die Schwangerschaft. Mhm. Ich wünsche euch ein tolles und gesundes Kind. Danke. Und ich wünsche dir vor allen Dingen, dass du eine gute Lebenseinstellung behältst, auch wenn es dicke kommt, auch wenn es wirklich hart für dich wird. Vielleicht ist es ein Trost, dass du ein Kind bekommen wirst, dass ihr ein Kind bekommen werdet. Und ich glaube auch, dass es das Beste ist, einfach jetzt mal auf heute zu gucken und jetzt zu genießen und einfach alles dann auf dich zukommen zu lassen. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Oliver. Alles klar, dank dir. Auf Wiederhören. Wiederhören. Der Tag X, das ist unser Thema heute Nacht und ich möchte gerne mit euch reden über besondere Vorkommnisse, einmal in eurer Vergangenheit. Geschehnisse, die an einem Tag passiert sind, von dem ihr sagt, das ist der definitive Tag X in meinem Leben. Vielleicht gab es da die größte Erschütterung oder vielleicht auch das größte Glück. Seitdem ist irgendwie alles anders. Oder vielleicht, so wie bei Oliver gerade, liegt der Tag X, irgendein besonderes Ereignis noch vor euch, vielleicht in unmittelbarer Nähe oder vielleicht auch ein bisschen weiter von euch entfernt noch. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Verbunden bin ich jetzt mit André und André ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo André. Der Tag X bei dir. Mein Tag X ist letztes Jahr im November gewesen, 30. November, mein Namenstag. Mhm. Und da ist meine Mutter bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Mhm. In ihrer Wohnung? Nee, in der Wohnung von ihrem Freund. Was ist genau passiert? Es hat angefangen zu brennen in der Küche. Die Küche ist direkt am Ausgang von der Wohnung. Ist es nachts passiert? Es ist früh morgens passiert, also 3:50 also laut Polizei. Also sie lag im Bett? Ja, die zwei lagen im Bett. Ja. Wir waren aber alle noch bis 4:15 waren wir noch in der Wohnung. Aha, warum? Gab es ein Fest oder? Nee, ich bin normalerweise jetzt immer unten in Bayern, weil meine Freundin kommt aus Bayern. Und da bin ich dann eben an diesem Wochenende hochgekommen und da hatten wir uns abends um 10 Uhr getroffen. Mhm. Und dann eben bis früh morgens eben in den Tag gequatscht. Ach so, mhm, ja. Ja, und 4:10 sind wir dann gefahren und also meine Freundin und ich mit noch einem Bekannten zu ihm in die Wohnung. Und also laut Polizei ist es dann eben so gewesen, dass der Freund von ihr noch aus der Wohnung rausgekommen ist, hat die Nachbarn gewettet, also die oben drüber gewohnt haben. Und meine Mutter musste noch irgendwas gesucht haben und ist dann eben von den Flammen eingeschlossen worden und immer weiter Richtung Fenster raus. Das heißt, die beiden, deine Mutter und ihr Freund, haben noch nicht geschlafen. Sie waren zwar im Schlafzimmer schon, oder haben sie doch schon geschlafen? Nee, die waren also noch... Die waren noch auf. Die müssen noch wach gewesen sein. Was ist denn da... Was hat sich denn da entfacht in der Küche? Was ist denn da geschehen? Das ist also von der Polizei her ungeklärt. Einige sagen, es war die alte Gastherme. Mhm. Die anderen sagen, es wäre der Herd gewesen, dass da irgendwie der Herd noch angewiesen wäre. Mhm. Oder eben ein nicht sachgemäß ausgekippter Aschenbecher, oder der noch am Klimmen war. Aber... Genau, das weiß ich auch nicht. Der Freund deiner Mutter konnte sich retten? Mhm, mit ziemlich starken Verbrennungen. Und für sie war es völlig unmöglich? Und für sie war es also angeblich unmöglich. Also ich denke auch mal, dass er im letzten Moment aus der Tür raus war, so dass dann eben nochmal eine Stichflamme kam oder sonst was, dass man da nicht mehr rauskam. Wie alt ist deine Mutter geworden? 45. 45. Hm. Hm. Wann hast du dann von dem Unglück erfahren? An demselben Tag noch, um 7:30 etwa, da stand die Polizei dann eben vor der Tür, weil ihr Freund eben die Adresse weitergegeben hatte. Überkommt da einem nicht ein unvorstellbarer Schock? Man glaubt das doch wahrscheinlich gar nicht. Du hast bis in der Nacht mit deiner Mutter zusammengesessen und hast geredet. Und ein paar Stunden später kommt jemand und sagt, die Mutter ist verbrannt. Ja, ich habe also zuerst mal, verbrannt ist ja nicht, sie ist aus dem Fenster gefallen, gesprungen oder sonstiges. Aber zuerst mal denkt man, toller Scherz, also über sowas macht man keine Scherze. Ach so, sie ist, wenn ich das kurz unterbrechen darf, sie ist dann quasi geflohen von den Flammen und aus dem Fenster gefallen oder gesprungen. Ja, genau. Und wie hoch war das? Das war der 4. Stock. Und ist dann durch den Fall zu Tode gekommen? Ja, genau. Was hast du den Leuten gesagt? Wie hast du da reagiert, als die dir diese Nachricht überbracht haben? Ja, also ich habe zuerst mal gesagt, also für so eine... Also ich bin ziemlich frech geworden in dem Moment. Ich habe zuerst mal gesagt, also verarschen könnte einen anderen. Auf gut Deutsch habe ich das so gesagt. Und... Also ich habe dann zuerst mal gesagt, nee, das kann nicht sein. Mhm. Die habe ich doch gerade eben noch gesehen. Warst du nicht sogar aus dem Bett gerissen worden? Das auch, ja. Ne? Also morgens um 8, wenn man bis 4 gequatscht hat, dann schläft man ja in der Regel um 8 Uhr noch. Ja, genau. Mhm. Und in dem Halbschlaf habe ich dann eben auch direkt gesagt, das kann nicht sein. Die habe ich gerade eben noch gesehen. Bist du dann irgendwo hingefahren, zu dem Lebensgefährten, zum Beispiel ins Krankenhaus, oder hast du deine tote Mutter nochmal anschauen wollen oder dürfen? Wollen ja, dürfen nicht, weil sie ist aufs Gesicht gefallen und den Anblick wollten ja alle ersparen. Und dadurch war auch eben das Problem, dass er schlecht zu identifizieren war. Ja, aber es war ja klar, dass sie es war. Ja. Für uns schon, aber für die Polizei, da überhaupt keine Personalien da waren, also kein Ausweis, kein gar nichts. Nun heißt ja die Sendung der Tag X und du sagst, das war der Tag X für mich, als meine Mutter durch diesen Brand ums Leben kam. Hm. Was hat sich so seither für dich in deinem Leben verändert? Also ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Mein Vater sagt, mit dir will ich keinen Kontakt mehr haben, weil da gab's dann noch Probleme wegen der Beerdigung. Also ihr leiblicher Vater? Ja, genau. Wegen der Beerdigung. Wollten dann eben nicht bezahlen alle. Mhm. Und ja, ich stand finanziell auch ziemlich schlecht da und dann ist meine Freundin eben noch gekommen und hat gesagt, hier bezahle den ganzen Scheiß und hat mir das Geld geliehen. Das heißt, ihr habt euch in der Familie überworfen wegen finanzieller Dinge. Du hattest vorher einen guten Kontakt zu deinem Vater? Ja, relativ. Also er ist auch nach Belgien gezogen und dadurch war der Kontakt schon seltener. Aber das verschlimmert das ganze Jahr um ein Mehrfaches. Du hast deine Mutter verloren und wegen blöden Geldangelegenheiten entsteht da noch Streit dann in der Familie. Ja, genau. Wie viele Geschwister hast du noch? Ich habe noch eine Schwester. Ja. Und sie kommt da noch weniger mit klar. Vor allem jetzt war ja auch... Gab es denn zwischen der Schwester und dir auch noch Probleme wegen des Geldes? Nee, also meine Schwester und ich, wir sind eigentlich immer einer Meinung und... Also ihr habt dann... Tag ein Herz und eine Seele. Ah ja. War denn dein Verhältnis zu deiner Mutter ein sehr gutes Verhältnis, ein inniges Verhältnis? Ja, das ja. Mhm. Sie war eigentlich die Einzige in der Familie, wo ich offen und frei über alles reden konnte. Nun war meine Frage gerade, was hat sich so seit diesem Tag für dich verändert? Du sagst, der Kontakt zum Vater ist blockiert oder gerissen, gestört. Was hat sich noch verändert? Meine Großeltern, die machen mir die Vorwürfe. Dir? Ja. Dass das gekommen ist, dass das passiert ist? Ja, genau. Warum? Ich hatte eine Eigentumswohnung. Und da hatte meine Mutter gewohnt und irgendwann konnte ich das nicht mehr selber finanziell alles finanzieren. Mhm. Und dann habe ich ihr eben gesagt, sie sollte irgendwie schauen, dass sie arbeiten geht oder sonst irgendetwas macht. Mhm. Und das hatte sie dann auch nicht hingekriegt und hat gesagt, okay, ich ziehe aus, ich bin freiwillig weg. Und meine Großeltern... Das heißt, das Unglück ist in einer anderen Wohnung passiert. Ja, genau. Nicht in deiner Wohnung. Die machen, nein, nicht. Und die machen dir den Vorwurf, hier hättest du sie mal da wohnen lassen, die Wohnung ist gut und sicher, da wäre das nicht passiert. Genau das. Ist aber auch ein schlimmer Vorwurf. Ja, in dem Sinne schon. Hast du denn, war das Verhältnis zu deinen Großeltern denn vorher auch besser und ist das jetzt dadurch wirklich so eingebrochen? Ja. Weitere Dinge, die geschehen sind für dich, seitdem deine Mutter weg ist. Bei mir läuft alles schief, das kann man schon fast sagen. Also ich werde damit auch nicht so richtig fertig, weil irgendwie sagt man sich, wäre man doch die 20 Minuten, die halbe Stunde länger da geblieben, dann hätte man eventuell das Feuer sehen können, dann hätte man eventuell alle retten können, dann hätte man auch eventuell, wäre man vielleicht mitgefangen, mitgehangen, aber nicht so. Das heißt, du machst ja schon irgendwie auch Vorwürfe. Ja, das ja. Aber nicht bezogen auf diese Wohnungsgeschichte, sondern bezogen darauf, wäre ich mal ein bisschen länger da geblieben. Wobei das natürlich müßig ist, ne? Das ist, ja, klar. Also du konntest es ja nur wirklich nicht ahnen. Niemand konnte ahnen, dass das passiert. Und dann kann man auch nicht sagen, ach, hätte ich mal. Natürlich ist es normal, dass man so denkt. Und Ja, und also normalerweise habe ich meine Mutter immer mit einer Umarmung verabschiedet und ausgerechnet an diesem Abend nicht. Und also es ist dann doch schon ein ganz blödes Gefühl. Und ist das am 30., ne, 30. sagtest du, 30. November letzten Jahres passiert? Genau. Jetzt haben wir so Mitte Mai 2003. Hast du das eigentlich schon wirklich realisiert, dass sie tot ist, dass sie wirklich weg ist für immer? Oder kommen immer noch so Flashes, dass du denkst, kann ja gar nicht sein, das kann nicht sein? Ich selber, sag ich mal, hab es schon wahrgenommen. Aber realisiert, so dass man ab und zu kommt schon mal dieser Gedanke, so jetzt fährst du gleich zu, ach nee, die... Naja, so meine ich es ja. Ja. Und das tut schon weh, also das ist dann schon ein richtig böser Stich im... Hast du Menschen, deine Schwester hast du gerade genannt, hast du Menschen, mit denen du über deine Trauer und deine Traurigkeit sprechen kannst? Ja, meine Freundin. Sie ist also eine sehr große und gute Stütze dabei. Sehr wichtig, ne? Dass man in so einer Unglückszeit dann so jemanden hat. Ja. Und ich bin auch ziemlich dankbar darüber, dass sie nicht jetzt sagt, oh komm, reg dich nicht so auf, das passiert halt, sondern dass sie wirklich richtig verständnisvoll dafür ist. Ja. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, André, was dir passiert ist, was deiner Mutter passiert ist. Und ich glaube, man kann es nur erahnen, wenn man nicht betroffen ist, was es bedeutet, wenn man die Mutter auf diese Art und Weise verliert. Und sie war noch sehr jung, deine Mutter 45 Jahre alt ist. Ja, klar. Du sagst, du hast eine gute Stütze durch die Freundin. Ich würde dir gerne, da wir ja nicht so ganz lange hier in der Sendung reden können, auch noch anbieten, wenn du mit meinem Psychologen noch ein bisschen plaudern oder reden möchtest. Plaudern ist nicht das richtige Wort, wenn du mit ihm reden möchtest. Dann ist das jetzt möglich. Möchtest du? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Mein Psychologe heißt Johannes heute Nacht. Und du legst auf und der Johannes ruft dich an. Okay. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unser Thema der Tag X. Und jetzt habe ich an der Strippe den Bernd und Bernd ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Bernd. Ja, hallo. Bei mir geht's in etwa um das gleiche wie bei dem Oliver am Anfang. Also bei mir steht's auch noch bevor. Da steht der Tag X noch an. Ja, ja. Es ist folgendes, ich habe seit 94 einen Herzfehler. Bitte? Ich habe seit 1994 einen Herzfehler. Ein Herzfehler, ja. Einen starken Herzfehler, der laut der damaligen Ärzte jetzt inzwischen weltweit vielleicht 5-mal vorkam. Ach. Also nicht wirklich erforscht ist. Und, also hat man den 1994 entdeckt oder ist er aufgetreten? Nee, durch Zufall, also das war damals eine Vereinsarbeit und da ist mir schwindig geworden. Da hat der Vorstand versucht, einen Puls zu messen, hat an Arm, Hals und Herz nichts gemerkt und dann haben sie mich ins Krankenhaus und dann hat man im Nachhinein dann festgestellt, dass mir da kurzfristiges Herz stehen geblieben ist. Und hat dann wahrscheinlich nach aufwendigen Diagnosen genau diesen Herzfehler entdeckt, weil... Ja, das hat ewig gedauert, bis sie das glaube ich. Genau gewusst haben. Und dann bin ich halt nach München gekommen, in eine Spezialklinik. Da kamen dann x-tausend Operationen. Wie viel Mal bist du operiert worden seitdem? Also seit 1994? Also das eine Mal wurde zwischen der linken und rechten Herzkammer eine Blutader entfernt, dann wurde eine zugemacht und was weiß ich, ich glaube, also Herzkatheter, so in dem Fall waren es ungefähr so an die 8-9 Stück. 8-9 Eingriffe. 8-9 Mal. Dann, kannst du diesen Herzfehler so für uns normale Laien, kann man das erklären, was da nicht in Ordnung ist? Ich kann es etwa erklären, ja. Also genau können sie es mir auch nicht sagen. Es ist, wie sie inzwischen wissen, ein Fehler im Nervenzentrum des Herzens. Du hast ja den Vorhof und die Herzkammer. Wo er auf der einen Seite das Blut reinströmt und dadurch einen Impuls abgibt an die Herzkammer, wo das Blut dann wieder raus gepumpt wird quasi. Ja. Und in diesem Nervenzentrum war eben ein Fehler drin. Und dadurch durch diesen Fehler wurde halt der Puls hochgeprescht auf bis zu 220 Schläge pro Minute. Mhm, mh. Wobei der normale Mensch in dem Alter halt zwischen 60 und 80 hat pro Minute. Ja. Und das ging halt dann so weit, dass ich Mitte 99 über mehrere Monate hinweg diesen hohen Blutdruck über mehrere Monate hinweg hatte oder halt den hohen Puls. Darf ich dich mal unterbrechen? Ist das für dich anstrengend jetzt, dieses Gespräch? Und auch aufregend? Ein bisschen aufregend. Ich habe das Gefühl, wir können es auch so machen, dass ich dich einfach ein bisschen frage, da musst du nicht so ganz viel erzählen, es ist vielleicht für dich nicht so anstrengend. Ja. Du hast gerade gesagt, dass der Tag X für dich auch nur in der Zukunft liegt. Mhm. Wie meinst du das denn? Was bedeutet das, in der Zukunft liegend für dich? Ja, Fakt ist, dass ich einen Schrittmacher habe jetzt, dass bei einer Schrittmacherkontrolle in der Vergangenheit ein Fehler gemacht wurde. Ja. Mit einem falschen Messgerät ran. Ja. Die Einstellungen, die da dann verändert wurden, können jetzt nicht mehr repariert werden. Ja. Da ich dann 99 zwei Schrittmacher bekommen habe, da der erste kaputt war, ist aufgrund von Sparmaßnahmen der vorgeschriebenen durch das Gesetz Sparmaßnahmen der Krankenkasse eine momentane Austausch-OP nicht möglich. Das heißt, es steht irgendwann eine große Operation an. Das auch, ja. Es kommt aber jetzt die Gefahr aufgrund dieser Fehlfunktionen, die da auftreten können, dass er irgendwann mal aussetzt. Also komplett aussetzt. Ich habe jetzt aufgrund meiner ganzen... Also das wäre dann für dich, das meinst du jetzt mit Tag X, die Angst, dass das alles aussetzt? Ja, was heißt die Angst? Es besteht die Gefahr, dass er aussetzt. Gibt es denn... Irgendwann mal. Und es kann aber auch sein, dass es bleibt. Ich habe den Schrittmacher aussetzt jetzt vor mir. Ich habe noch maximal 26 Monate mit dem jetzigen. Es ist aber leider so, dass wir noch nicht wissen, ob sie den Schrittmacher auch wirklich austauschen können. Das heißt, da schwebt wirklich so ein Damoklesschwert über dir. Ja. Das kann plötzlich alles irgendwie nicht mehr so funktionieren und im schlimmsten Fall würdest du sterben. Ja, genau. Gibt es denn... Und es besteht eben jetzt die Gefahr, es wurden Ultraschall in letzter Zeit wieder gemacht. Da wurde festgestellt, dass die Schrittmacherverkabelungen in die Venen, in die Blutvenen einverwachsen sind und die wissen noch nicht, ob sie die wirklich, also es ist normal, dass sie einwachsen, aber nicht so stark wie bei mir. Wenn man das so hört, Bernd, ich sag nochmal, du bist ja erst 23 Jahre alt. Aha. Das ist ja eine irre Lebensbelastung, die du da mit dir herumträgst. Gab es auch schon Überlegungen, dass du transplantiert werden solltest? Nein. Das gar nicht. Aha. Da fehlen die Voraussetzungen von der Schwere der Krankheit. Achso, das heißt, du musst dich mit dieser dennoch, wie ich finde, sehr schweren Erkrankung herumschlagen. Und herumschlagen ist sogar ein bisschen flapsig ausgedrückt, denn das ist ja eine sehr ernste Geschichte. Ja, also ich habe damals 99 haben sie mich vor die Wahl gestellt, entweder Medikamente oder Schrittmacher, wobei die Medikamente aufgrund dessen, dass meine Herzkrankheit, die ich habe, eben nicht sehr erforscht ist, für eine andere Herzkrankheit eigentlich bestimmt wäre. Und die wären eben so stark gewesen, die wären auf alle inneren Organe gegangen und sie hätten nicht gewusst, ob sie helfen. Und damals stand eben auch im Raum, aufgrund dessen, dass das über mehrere Monate schon ging, dass halt der Herzmuskel das nicht mehr lang mitmacht. Gibt es denn überhaupt, wenn so wenige Fälle in der Welt nur bekannt sind, gibt es denn einen Menschen in Deutschland? Das ist diese fünf Fälle, wo mir gesagt wurden, die sind seit 1945 weltweit aufgetreten. Ja, ich meinte jetzt keinen Patienten in Deutschland, sondern gibt es einen Arzt, einen Professor in Deutschland, der sich so einigermaßen damit auskennt, oder? Ja. Das gibt es. Der hat mich auch jedes Mal operiert, also das Problem habe ich da nicht. So, nun habe ich gerade gesagt, dein Alter, 23 Jahre. Normalerweise macht man mit 23 Jahren viele Sachen, viele verrückte Sachen auch und lebt intensiv. Das kannst du ja alles gar nicht machen. Doch. Doch, kannst du. Ja. Wie sieht denn dein Alltag aus? Was machst du denn? Kannst du arbeiten? Ja, eigentlich ja. Aber ich habe eben aufgrund dieser Krankheit meine Ausbildung in einem speziellen Ausbildungswerk gemacht, im staatlichen. Was für eine Ausbildung? Bürokaufmann. Ah ja. Und ich habe in der Zwischenzeit, seit 2000, habe ich bei Randstadt gearbeitet, bei dieser Zeitarbeit. Über kurze Zeit, dann bei einem Hersteller für Farben und Textilien. Also das heißt, du hast in der Produktion. Ja, das heißt, du hast immer wieder deine Jobs dann doch gehabt. Ja, ja, aber es ist halt, und jetzt zuletzt habe ich in einem, ja, ich nenne es jetzt mal Freizeitbetrieb gearbeitet. Ja. Und ganz, ganz aktuell im Moment hast du auch einen Job oder nicht? Nein, ich bin suchend und es ist halt verdammt schwer, wenn ich das angeben muss, diesen Schritt mache. Ja. Und da heißt es halt dann immer wieder nicht belastbar und es ist halt verdammt schwer. Kannst du denn so andere, so normale anderen Sachen auch machen? Kannst du tanzen gehen zum Beispiel in die Disco? Kann man das? Kannst ja. du das? Das kannst ja, du? Ja. Obwohl das ja halt auch eine große Belastung des Herzens ist. Das geht aber. Nee, das geht, das ist kein Problem. Ich kann auch. Das Einzige, was ich ein bisschen achten muss, ist halt schweres Heben wegen der Narbe, weil da das der Aufriss gefahren, weil das halt direkt an der Schulter ist. Und das heißt also so Freunde und Freundinnen und so ist alles im normalen Bereich. Ja. Ja. Ja. Aber dennoch kriegen deine nahen. Hast du eine Freundin im Moment? Nein, momentan nicht. Aber du hast, ich hoffe, einen Freund oder ein paar enge Freunde um dich herum. Ich habe verdammt viele Freunde. Ich habe auch einen guten Freund, der selber noch einen Herzklappenfehler hat. Ja, also, ach so, das heißt, dann hast du da schon ein gewisses Grundverständnis, wenn der Freund selbst so krank ist. Dass du dich mit deinem näheren Kreis schon darüber austauschen kannst und die wissen auch Bescheid. Ja, die wissen das alle. Mhm. Hast du Angst auf vor deiner Zukunft, aufgrund dessen, was da eventuell auf dich zukommen könnte? Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber nein. Und ich habe mir zeitweise sogar schon überlegt, sollte es wirklich, also es ist ja, wenn sie das operativ machen können, das müssen sie per Laser machen und eben wegen der Kabel ist es noch nicht sicher, wegen dem Risiko. Ich habe mir zeitweise sogar schon überlegt, es gar nicht mehr machen zu lassen, weil es ist wirklich verdammt, zum einen verdammt schwer, einen Job zu finden und auch im Alltagsleben, also gibt Pöbeleien. Moment. Du überlegst, diesen Eingriff nicht machen zu lassen? Das heißt, du nimmst in Kauf. Muss ich jetzt fragen. Das ist mir jetzt. Diesen Eingriff nicht machen zu lassen? Das heißt, in Kauf zu nehmen, zu sterben daran? Ja. Weil du keinen Job findest? Nein, ich weiß, es hört sich krass an. Ich weiß auch nicht, an was es liegt, keine Ahnung, das kannst du nicht sagen. Oder ist es so ein Gefühl auch, dass du mürbe bist und auch keine Lust mehr hast und nach jetzt fast 10 Jahren Krankheit? Das kommt manchmal schon vor, ja. Also eine regelrechte... Ich weiß auch, dass es eine scheiß Entscheidung ist, weil ich habe in diesem speziellen Ausbildungswerk eben auch viele Leute kennengelernt, die wissen, dass sie nicht maximal, was weiß ich, 23 werden und ihre Ausbildung genauso wie ich mit 1,4 abschließen. Und die das trotzdem voll durchziehen. Ich weiß, dass es feige ist und dass es scheiße ist, aber manchmal kommt mir der Gedanke schon, ja. Aber ich kenne mich inzwischen und ich weiß, dass ich es am Ende dann doch durchziehen lassen werde. Weil ich den Lebensmut dann doch wieder habe. Ja. Dennoch, gibt es so Gedankengänge, wo du dich dabei ertappst, ach, ich kann ja gar nicht große Pläne machen, was so in 10 oder in 20 Jahren sein wird. Vielleicht das lebe ich gar nicht. Machst du gar nicht. Nee. Weil es eben auch die Gefahr ist, dass es irgendwann... Ja gut, ich könnte es schon machen, aber ich lebe in den Tag hinein. Also ich mache jeden Tag das Beste, weil ich eben auch weiß, dass es irgendwann mal zu Ende sein könnte. Aber sagen wir mal jetzt, also das finde ich natürlich die optimale Lebenseinstellung. Du sagst, ich lebe jetzt und ich versuche das Beste daraus zu machen. Ja. Nehmen wir mal den besten Fall an. Du wirst operiert und es wird gut operiert. Hast du denn dann eine Chance, doch noch eine gute Lebenserwartung zu haben? Dann ja. Also es ist nicht so ganz aussichtslos alles. Nee. Also wenn's machbar ist, dann ist optimal. Weil in den letzten 5 Jahren sind ja auch die Maschinen, also diese Schrittmacher verbessert worden und dann ist das Risiko nicht mehr so hoch. So und dann werde ich auch auf jeden Fall weitermachen. Ja. Jetzt wünsche ich dir, dass du es schaffst, bei dieser Lebensanstellung zu bleiben. Erstmal, ich mache das Beste aus jedem Tag. Und ich hoffe, dass du dich für diese Operation entscheiden wirst. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass es eine gute Operation wird und du noch viele schöne Dinge erleben wirst. Ja. Erleben wirst können. Alles Gute. Darf ich noch was sagen? Ja, bitte. Ich möchte noch an den Oliver, an den Ersten. Ja. Wegen seinem jetzt anstehenden Kinder und seiner inzwischen anderthalbjährigen Beziehung sollte er nicht aufgeben. Gut, dass du gesagt hast. Ich hoffe, dass er zugehört hat. Er wird bestimmt noch dabei sein. Ich hoffe es auch, weil ich denke, seine Freundin ist jetzt 1,5 Jahre mit ihm zusammen, die weiß es. Und ich denke, er soll es einfach nicht aufgeben, er soll das Beste draus machen. Das sehe ich auch so. Alles Gute, Bernd. Ja. Tschüss. Bei Gelegenheit melde ich mich mal wieder. Mach das gerne, ja. Okay. Alles Gute, tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. Frank, 39 Jahre alt, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen, grüß dich. Ja, hallo Frank. Also, meine Ja, ich bin ein bisschen durcheinander jetzt, weil ich ein bisschen aufgeregt, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Macht nichts. Wir reden über den Tag X. Ja, genau. Ich habe eigentlich zweimal einen Tag X. Also wir reden jetzt bei dir über die Vergangenheit. Ja, einmal über die Vergangenheit. Und zwar möchte ich jetzt auch keinen Datum nennen. Ich bin Polizeibeamter gewesen und habe im Einsatz einen Jugendlichen erschießen müssen. Mhm. Wie lange ist das her? Das war 89. Ja. Und auf jeden Fall, ich bin mit einem Kollegen zum Einsatz gefahren. Soll ein Banküberfall gewesen sein. Es waren zwei Täter. Und ein Täter auf jeden Fall ist aus der Bank gekommen und für mich sah es so aus, als ob er halt eine Waffe in der Hand hat. Und dann habe ich natürlich geschossen. Wie alt war der Täter? Der Junge war 17. 17. Und der war sofort tot? Der war sofort tot, war ein Herzschuss. Ich könnte mir vorstellen, man wird zwar vorbereitet, wenn man bei der Polizei arbeitet auf so einen Fall, gehe ich mal von aus. Dennoch kann man das in der Theorie wahrscheinlich gar nicht so durchspielen, was das mit einem anstellt, wenn man es dann getan hat. Was hat es mit dir angestellt? Also es hat also nach sich gebracht, dass ich persönlich damit nicht klargekommen bin. Ich habe den Dienst bei der Polizei quittiert. Warst du noch eine Weile bei der Polizei oder hast du sofort dann? Nein, ich habe sofort den Dienst quittiert, bin in Therapie auch gegangen, psychologischer Behandlung. Bin auch in der Klinik gewesen, habe einen Suizidversuch gemacht, weil ich kurz danach einen Herzinfarkt gehabt habe. Und meine erste Ehefrau hat dann in der Zeit, wo ich in der Klinik war, hat mir dann offenbart, dass sie die Scheidung wollte, weil sie diese ganze Situation nicht abkonnte. Ja, und dann habe ich... Wenn ich kurz unterbrechen darf, die Schwierigkeiten, die für dich innerlich entstanden sind nach diesem Vorfall, kann man die erklären, dahingehend, dass du sehr gewissensbelastet warst. Ich bin heute noch gewissensbelastet. Aber es war nicht erklärbar, dass du sagst, ich habe meine Pflicht getan. Ich konnte in der Situation gar nicht anders reagieren. Ich musste es so tun. Nein, das ist richtig. Ich konnte auch nicht anders reagieren, weil für mich war es halt ein Selbstschutz. Aber lernt man nicht, ich frage das ganz einfach, ich weiß es nicht, lernt man nicht bei der Polizei, dass man in solchen Situationen dann, auf die Beine zielt oder in die Schultern? Ja, sicher, du wirst daraus geschult, selbstverständlich, aber wenn du in der Stresssituation bist, handelst du automatisch klar anders. Wohin hast du ihn getroffen? Direkt ins Herz. Direkt ins Herz, Also die Ehe ist kaputt gegangen deshalb, du hast deinen Job aufgegeben und verloren deshalb. Ja. Du warst in einer psychiatrischen Behandlung eine ganze Weile. Ja. 1989 sagst du, ist das passiert. Ja. Wie viele Jahre hast du gebraucht, um es einigermaßen für dich einzuordnen? Ich will nicht sagen zu verkraften, das hast du heute noch nicht. Ja, also einzuordnen habe ich so um die 5 Jahre gebraucht. Das hat auch damit zu tun, ich habe jetzt eine neue Partnerin, mit der ich jetzt auch seit 3 Jahren glücklich verheiratet. Ja. Wir haben auch 2 Kinder. Und die hat mir eigentlich wieder auch gezeigt irgendwo, was Leben heißt. Wie denkst du heute, nach doch erheblichen Jahren, über diesen, ich nenne es mal Vorfall? Tja, wie denke ich darüber? Ich mache mir eigentlich heute immer noch Vorwürfe, dass ich geschossen habe. Hast du mit den Angehörigen dieses Jungen irgendwann mal Kontakt gehabt? Nein, überhaupt. Gar nichts. Weil ich selber total abgeblockt habe. Ich frage es nochmal rein rechtlich gesehen, hat man dir überhaupt keine Vorwürfe machen können? Nein, überhaupt nicht. Du hast du gerade gesagt, zu Beginn unseres Gesprächs, bei mir gibt es eigentlich 2 Tage X. Und der zweite Tag ist, X ist eigentlich für mich, wo ich meine neue Partnerin kennengelernt habe. Die hat mir wieder gezeigt, was Leben heißt. Das heißt, du warst wirklich so am Boden und so kaputt, ja, dass da kaum mehr Lebensfreude und Lebensenergie war. Da war im Prinzip eigentlich gar nichts. Wie steht denn deine Partnerin dazu? Wie kommentiert sie das, was du getan hast? Also meine Partnerin hat natürlich Verständnis für meine Situation, die ich gehandelt habe, selbstverständlich. Meine ich zumindest. Das sagt sie mir auch. Nur für sie ist sowas natürlich irgendwo auch unvorstellbar. Aber ich glaube wirklich, Frank, dass ganz viele Menschen, die jetzt zuhören, und ich schließe meine Person ein, dass wir alle Verständnis dafür haben, was du gemacht hast. Dass das in der Situation wahrscheinlich jeder von uns getan hätte, wenn er Polizist gewesen wäre und in deiner Lage gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich, sicher. Ne, so rein theoretisch betrachtet, so von außen gesehen, wird ja wahrscheinlich kein Mensch, abgesehen natürlich von den Angehörigen, die es anders sehen, verständlicherweise, aber so rein sachlich wird dir niemand einen Vorwurf machen. Nee, den Vorwurf mache ich mir, wie gesagt, heute immer im Prinzip eigentlich selber. Ich habe manchmal die Situation, dass ich also wirklich nachts aufschrecke, dass meine Frau also wirklich auch, sag ich mal, wach wird und sagt, sag mal, was schreist du? Du bist schweißgebadet, weil ich das einfach wieder vor mir habe. Ich überlege auch wirklich nochmal in Therapie zu gehen. Aber dann ist einfach wieder die Angst, in so ein tiefen Loch zu fallen. Wenn man sich Vorwürfe macht wegen irgendeiner Sache, dann hat man ja immer, auch wenn es noch so diffus ist und so krude ist, hat man ja immer so ein Gegenmodell. Nach dem Motto, ich hätte doch lieber das und das machen sollen. Gibt es das bei dir in diesem Fall auch? Nee, eigentlich nicht. Aber das ist doch eigentlich auch eine Entlastung für dich, ne? Wenn du selbst sagst, ich konnte nichts anderes machen. Ja, es sollte Entlastung sein, aber die Vorwürfe sind halt da. Immer noch. Ich meine, es ehrt dich sehr, dass du dir so den Kopf darüber machst, dass du hast ein Menschenleben ausgelöscht. Und man kann dir faktisch, kann man dir keinen Vorwurf machen, aber es ist eine große Gewissensbelastung. Ich finde, das ehrt dich sehr in deiner Einstellung, in deiner Haltung. Da habe ich hohen Respekt vor, dass du das nicht einfach so wegwischst. Manch einer hätte gesagt, okay, das war mein Job und er hätte sich vielleicht einige Monate damit beschäftigt und dann wäre es auch gut gewesen. Das tust du nicht. Also, nee, bei mir ist das heute noch drin. Was machst du beruflich heute? Beruflich bin ich bei einer Zeitfirma beschäftigt. Ja. Weil ich für mich keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe. Ich wusste auch, wie gesagt, gar nicht, was ich machen wollte. Was ich machen sollte. Als du damals als junger Mann zur Polizei gegangen bist, hast du mal über diesen schlimmsten Fall nachgedacht, dass dir das passieren könnte? Ja, was heißt nachgedacht? Also wirklich nachgedacht, dass du in der Theorie wirst du natürlich darauf vorbereitet. Aber wie gesagt, die Praxis sieht wieder ganz anders aus. Ich sag mal, das stellst du auch aus der ganzen Situation her. Natürlich. Das heißt, da kann dir keiner sagen, so, du gehst jetzt da hin und der richtet eine Waffe auf dich. Ja. Du schießt ihn jetzt ins Bein oder du schießt ihn, sag ich jetzt mal, im Bauch oder wie auch immer. Ja. Und man kann ja auch. Du bist ja geschult, dass du auf die Knie schießen sollst. Ja. Und man kann von sich aus auch theoretisch ja gar nicht sagen, wie man nach so einem Ernstfall, nach so einem extremen Ernstfall, wie man da reagiert. Ich kann es von mir nicht sagen, niemand kann es von sich sagen. Kannst du nicht. Ja, weil man so weit nicht in sich hineinschauen kann. Du bist immer noch in einer gewissen Weise labil, ne? So kann man das sagen. Ich bin auch labil, ja. Darf ich dir auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Oder ist dir das jetzt, hast du da deine eigenen Leute und... Ja, ich weiß nicht, bekommt ziemlich wieder hoch im Moment. Okay, dann beenden wir das jetzt hier. Ich weiß, dass du auf jeden Fall in guten Händen bist, nämlich bei deiner Partnerin. Das ist ja schon mal sehr viel wert. Die gibt mir auch viel Halt. Ja. Und ihr dann gemeinsam beraten könnt, ob du nochmal in eine Therapie gehst. Ich glaube, ich halte es für nötig. Wenn ich das jetzt so höre, dass nach so langer Zeit du so aufgewühlt bist, glaube ich, wäre das ja richtig. Ja. Alles Gute von Herzen, Frank. Alles klar. Auf Wiederhören. Hier ist die Mel. Stimmt das? Ja, hallo Domian. Hallo Mel, 23 Jahre alt. Ja, richtig. Jetzt unterhalten wir beide uns auch über deinen Tag X. Ja, über einen halben Tag X. Über einen halben Tag X. Ja. Erzähl. Und zwar ist es so, dass im November letzten Jahres mir die Diagnose Hirntumor gestellt worden ist. Ja. Wie kam das? Hast du Kopfschmerzen gehabt? War dir schlecht oder... Nee, es haben sich so einige Symptome gesammelt, also von schlechten Hören beziehungsweise so eine Art Knallpiepen, dann habe ich gar nichts mehr gehört. Ich habe immer sehr viel Durst gehabt oder habe ihn immer noch und ja, so hat sich eins nach dem anderen gesammelt und dann hat man mir mal empfohlen, ein MRT zu machen. Das ist so eine Computer-Diagnostik, ja, genau. Ne? Genau, richtig. Und dabei kam raus, dass du einen Tumor hast. Ja, richtig, da wurde es halt erst vermutet und ja, der Arzt hat mir dann das so um die Ohren geknallt und mir dann gesagt, dass er die Unterlagen an meinen Hausarzt schickt. Ja, und dann bin ich da raus und dann stand ich da erstmal. Der Arzt hat dir, also dieser Computerarzt, hat dir das so um die Ohren geknallt? Ja, richtig, also ich bin da rein nach der Untersuchung. Das ist ja auch schon Hammer, ne? Ja, man hat gemerkt, dass er nicht so ganz wusste, wie er damit umgehen soll. Und dann standst du allein, bist aus der Praxis rausgegangen, auf die Straße. Der hat dir irgendwie gesagt, sie haben einen Gehirntumor, die Unterlagen gebe ich ihrem Hausarzt mit und tschüss. Ja, ähnlich. Also meine Eltern, die haben im Wartezimmer gewartet und ich habe diese Tür aufgemacht, habe meine Eltern gesehen, die mich also wirklich erwartungsvoll angeguckt haben. Und ich dachte nur, was sagst du denen jetzt und wie sagst du denen das? Hast du es ihnen gesagt? Ja, natürlich. Also wir sind dann aus dem Raum raus. Sie fragten dann schon noch im Zimmer, ja, was ist denn jetzt und was hat er denn gesagt? Und ich sagte, lass uns bitte hier erstmal rausgehen und ja. Dann, wie groß ist dieser Tumor? Der ist noch recht klein. Also es handelt sich um ein Akustikneurinom. Mhm. Ist wohl jetzt auf sicher, also es ist gutartig, vermuten sie. Und er ist jetzt so circa 3 Millimeter. Ja. Und es ist selten, dass das erkannt wird, wenn er noch so klein ist. Kann man ihn operativ entfernen? Kann man, ja. Aber es ist, komischerweise habe ich mir immer wieder was angelacht, was normalerweise eher Männer kriegen und dann im Alter zwischen 50 und 70. Mhm. Und es ist halt auch nicht so häufig und die Operationsmethoden sind sehr kompliziert und auch schwierig halt. Was bedeutet das, dass du noch wartest oder? Richtig. Du hast gerade gesagt, das ist ja ein halber Tag X. Warum ein halber Tag X? Das ist ja, weil diese OP irgendwann kommen wird. Ach so, meinst du es. So meinst du es. Ja, und ich habe natürlich Angst, was da auf mich zukommt, was Spätfolgen sind, aber diese Warterei momentan zermürbt mich einfach. Das ist. Aber die Warterei, daran bist du doch selbst schuld, wenn ich es richtig verstanden habe, weil du sagst, ich möchte das noch nicht, oder? Nein, es ist so, dass die jetzt gesagt haben, wir möchten das beobachten, wie sich der Wachstum verhält. Ah ja. So, und ich habe dann auch gefragt, ja, wann ist das am günstigsten zu operieren? Und die konnten da gar nicht viel zu sagen. Ja, das muss man individuell sehen. Ja. Und meistens kommen Leute zu uns, da ist der Tumor schon 1,5 Zentimeter und größer. Ja. Und dann besteht aber Lebensgefahr, dann muss operiert werden. Hast du denn eigentlich parallel auch jetzt deine Beschwerden noch, wegen derer du damals zum Arzt gegangen bist? Ja, das hat sich jetzt auch ein bisschen erweitert, was man auch durch spezielle Untersuchungen dann sehen konnte. Das drückt halt auf den Hörnerv und der Gleichgewichtssinn links, der setzt auf. Wie unangenehm. Also, ja, ich habe halt akut mit Schwindelanfällen zu tun und es kommt mir immer so vor, als wenn ich so dagegen ankämpfen muss, das Bewusstsein halt eben zu behalten. Ja. Und das ist, wie lange kann man denn das dann überhaupt noch hinauszögern? Das heißt, die Beschwerden werden immer größer, es können immer mehr Dinge mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie lange kann man es hinauszögern? Ja, ich weiß es nicht. Das ist halt eben das Schlimme. Im Grunde genommen waren jetzt so viele Untersuchungen und man hat mir nichts Genaues wirklich gesagt. Also jetzt muss ich halt bis September, beziehungsweise August, September werden die nächsten Bilder gemacht. Und da wird man dann halt eben gucken. Es kann dann sein, dass die sagen, ja, vielleicht operieren wir jetzt doch schon. Kann aber auch sein, dass sie sagen, wir warten jetzt nochmal ein Dreivierteljahr oder ein Jahr und nochmal. Und das ist das eben. Wie hat man es dir denn erklärt, wenn man dir das wenigstens richtig erklärt hat, wie hoch ist das Risiko dieser Operation? Ja, es können halt verschiedene Sachen passieren. Im Grunde genommen hat man mich noch gar nicht großartig aufgeklärt. Den Termin, den ich hatte mit der Neurochirurgie, der sagte dann, ja, das ist noch viel zu früh. Und ich sage einfach, ich habe dem halt nur gesagt, ich möchte gerne wissen, was hier passiert und dass ich mich da ein bisschen drauf einstellen kann. Ja. Und da kam halt wenig Information und dann bin ich da völlig gefrustet raus und habe mich selber informiert und habe einen eingetragenen Verein im Internet gefunden, die also mir Informationen geschickt haben, wo sämtliche Operationsmethoden genannt werden und auch eventuelle Folgen. Ja, was wären das für Folgen? Ja, das ist sehr vielseitig. Also was für mich jetzt so schlimm wäre zum Beispiel, was, wenn jetzt die Gesichtsnerven zerstört wären und keine Gestik und Mimik mehr vorhanden wäre. Ich bin so ein bisschen entsetzt darüber, dass du offensichtlich medizinisch, kann ich es nicht beurteilen, aber psychologisch nicht in sehr guten Händen bei diesen Ärzten bist, die nicht gerade sehr sensibel mit dir umgehen, dir das nicht richtig erklären, dich nicht einbeziehen in alles. Nun hast du Kontakt zu diesem Verein. Wäre es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, über diese Leute noch andere Chirurgen rauszukriegen und in eine andere Klinik zu gehen? Ja, das ist jetzt halt eben die Sache. Ich habe halt auch überlegt, was im Fall von einer OP ist und habe mit Leuten da von diesem Verein gesprochen, die eben sagten, es wird halt sehr wenig operiert. Also es ist halt eine relativ seltene Krankheit und es gibt ein Tumorzentrum in Hannover. Ja. So, und die operieren speziell Akustikneurinome ca. 50 Mal im Jahr. Ja. Das ist wohl schon sehr viel. Das hört sich gut an, das heißt, die Leute haben Erfahrung. Ja, nur das Problem ist halt eben, ich habe dann auch über weitere Bekannte dann halt jemanden ausfindig gemacht, der da gelernt hat und sich jetzt halt auch irgendwie selbstständig gemacht hat in Form, weiß ich nicht, eine eigene Praxis und so weiter. Und der sagte halt eben, diese Ärzte, die da operieren, haben sehr, sehr hohe Beiträge, also diese Kassenzuzahlung, würde nur bis zum gewissen Betrag gehen und das würde da weit drüber hinausgehen und wäre für Normalsterbliche eigentlich fast nicht zu bezahlen. Also das hast du ja von jemandem gehört, der da mal gearbeitet hat oder so. Ich würde einfach mal einen Termin machen bei den Leuten in Hannover und mich persönlich beraten lassen. Dass du dann aus erster Hand erfährst, wie kompliziert diese finanzielle Geschichte ist. Aber ich würde auf jeden Fall hingehen. Ja, jetzt ist halt erstmal so, dass ich denke, ich warte auf jeden Fall die nächsten Bilder ab, die jetzt kommen. Und ich meine, ich bin jetzt mittlerweile recht gut informiert und denke, lass mir von denen halt auch so schnell nichts mehr vormachen. Ja. Nur, was halt einfach ist, ich merke halt so, der ganze Alter, es leidet alles drunter und... Kannst du deinen Beruf noch ausüben? Ich studiere, ja. Aber eigentlich auch nicht wirklich momentan, da ich halt einfach mein ganzes Leben ist aus dem Fugen. Glaube ich. Also ich bin, wobei ich eigentlich sage, ich kriege das relativ gut gebacken, dass ich nicht nur da sitze und jetzt traurig bin oder depressiv, aber es ist schon so, dass alles irgendwie durcheinander geraten ist. Also einmal durcheinander geraten kann ich mir vorstellen, aufgrund der Diagnose schlechthin und dann aber auch aufgrund der zunehmenden Beschwerden, die du gerade geschildert hast. Ja, das ist halt eine Sache, dass mir auch gesagt worden ist, bitte nicht mehr lange Strecken alleine gehen. Ja. Und dass momentan sich halt ja verschlimmert, massiver wird. Mhm. Und ich wohne halt auch noch nicht so lange in meiner Wohnung jetzt. Bin jetzt halt eben auch alleine und das ist schon alles sehr gewöhnungsbedürftig. Und hast du ein paar gute Freunde, die dir so etwas beistehen? Oder ist es auch eher ein bisschen einsam? Ja, es ist schwierig. Also wie gesagt, meine beste Freundin, die ist nach Darmstadt gezogen. Mhm. Und mein Freund ist auch weit entfernt und ich meine, gut, meine Eltern sind relativ in der Nähe. Ja. Nur es ist... Also eine schwierige Situation. Ja, richtig. Mhm. Und es ist einfach, dass ich momentan einfach merke, so von der Psyche her, es wird immer belastender und ich weiß nicht, wohin damit. Insofern könnte ich mir vorstellen, wenn ich mich so in dich hineinversetze, dass einem doch eigentlich lieb wäre, so ein Eingriff dann doch relativ schnell über die Bühne gehen zu lassen, ne? Und das nicht noch weiter zu schieben und noch weiter zu schieben. Und die Angst ist ja auch eine Belastung. Richtig, also die laut dieser Meinung auch dieser Vereinigung, die sagen, dass es halt je kleiner es ist, umso besser ist es zu operieren. Ja. Also ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass noch irgendwas passiert anschließend. Jetzt ist nur das Problem, dass der Professor damals, bei dem ich mich vorgestellt habe, sagte, dass dieser Tumor ganz schwierig bei mir sitzen würde. Also ziemlich mittig im Kopf. In diesen Nerv und dann wohl auch in so einer Ecke und er sagte, die müssen wahrscheinlich die Gesichtsnerven trennen und sie würden mehr kaputt machen, als sie Gutes machen würden. Weißt du, Mel, was ich gelernt habe aus vielen Gesprächen mit schwerkranken Leuten hier in dieser Sendung? Ich habe gelernt, dass das A und O bei Schwerstkrankheiten ist, dass man mindestens zwei, wenn nicht drei Meinungen von wirklichen Kapazitäten einholt. Dass man sich niemals auf einen verlassen sollte, wenn er noch so den tollsten Ruf hat. Deswegen wurde ich gerade ganz hellhörig, als du von Hannover erzählt hast, dass die da 50 Operationen im Jahr diese Art machen. Ja. Das heißt, die sind wirklich versiert. Versuche so schnell wie möglich noch an anderer Stelle, vielleicht in Hannover, dich untersuchen zu lassen und dass jemand eine Meinung sagt zumindest. Ja, um dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache das und das und das und das, weil sonst ist das so zermürbend, die Situation. Man hält sich dann nur an einer Fachauskunft fest, nicht? Ja, ist richtig. Und es ist halt, ich sage, das Schlimme für mich momentan oder auch für die Situation jetzt, wie gehe ich halt generell damit um? Also wie mache ich das mit meinem Alltag? Mhm. Das ist halt momentan, dass ich merke so von der Psyche her, dass ich immer mehr absacke und einfach irgendwo merke... Ich würde dir gerne auch noch anbieten, ein paar Worte mit meinem Psychologen zu sprechen. Ja, würde ich gerne. Ja, das ist Johannes. Du legst auf, Johannes ruft dich an. Und ich wünsche dir bei dieser Recherchetour, die da noch vor dir steht, wirklich alles Gute und eine gute Hand auch. Ja, danke schön. Ne? Und dir alles Gute für deine Sache. Dankeschön, Mel. Auf Wiederhören. Tschüss. Steffi, 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo, Steffi. Ja, also mein Tag X, der ist noch gar nicht so lange her. Und zwar ist das der 25.04. und das ist der Geburtstag für meine Tochter. Und an diesem Tag ist also noch mehr passiert, wie nur, dass ich meine Tochter auf die Welt gebracht habe. Also es war der nullste Geburtstag, kann man sagen. Also sie ist auf die Welt gekommen. Genau, sie ist auf die Welt gekommen. Und ich habe also auch schon zwei größere Kinder. Und die sind von einem Mann, den ich seit 10 Jahren als absolut meine große Liebe empfinde. Ja. Und in der Schwangerschaft von meiner Tochter gab es also mit diesem Mann heftigste Probleme. Der ist also verschwunden. Hat mich einfach sitzen lassen, war mal ein paar Tage auf Achse, kam mal wieder zurück, ohne mir irgendwie zu erklären, was das soll. Und 3-4 Monate später war er dann wieder verschwunden. Und das ging also bis 2 Tage vor der Geburt meiner Tochter. Und ich habe ihn also auffindig gemacht, weil ich nicht unbedingt alleine in den Kreißsaal wollte, weil ich weiß, der ist ja nicht so toll, ne? Mhm. Und er ging mit in den Kreißsaal und während der Geburt habe ich entschieden, jetzt trennst du dich von diesem Mann. Ach. Ja. Während der Geburt? Während der Geburt. Und er war dabei? Er war dabei. Aber du hast das nicht während der Geburt zu ihm gesagt? Nein, das kam erst eine Woche später, dass ich ihn dann rausgeschmissen habe. Aber so während der Geburt an sich ist diese Entscheidung gefallen. Weil einfach ich halt eben ja das ziemlich gemein fand, was er mir und seinen Kindern halt eben auch antut, dass er uns einfach sitzen lässt, ohne Erklärung, ohne Grund. Und ich habe gedacht, also es reicht. Du klingst wie jemand, der so richtig erleichtert ist. Ja. Der eine Sache, die er vielleicht lange mit sich herumgeschleppt hat. Ja, 10 Jahre. Zehn Jahre. So, ne? Und jetzt gesagt hat, es reicht. Ja, ich habe mein Kind gesund zur Welt gebracht, darüber bin ich sehr glücklich. Und ich habe mich seiner entledigt jetzt. Er ist weg. Richtig, richtig. Das ist wirklich ein Tag X, du. Mann, Mann. Mhm. Aber und das zu entscheiden während der Geburt oder im Kreißsaal zumindest, ist schon Hammer, ne? Ja. Ich meine, gut, den Gedankengang hatte ich natürlich auch schon vorher, auch während der Schwangerschaft mich zu trennen. Ja. Aber dann ist man halt eben auch so sehr sentimental und man tut das einfach. Ja, ja. Aber im Kreißsaal, als das Baby dann draußen war, da ist die Entscheidung knallhart gefallen. Jetzt reicht's. Als du es ihm gesagt hast, wie hat er es aufgenommen? Er hat seine Sachen gepackt und ist anstandslos gegangen. Ach so. Ohne irgendeinen Kommentar. Also dann ist die Emotion und das Herz auch nicht mehr so sehr bei dir gewesen. Doch schon, absolut. Ja. Aber das ist einfach, er ist nicht in der Lage, seinen Mann zu stehen und er hat auch irgendwie keinen richtigen, festen, eigenen Willen, der auch willensstark ist. Also ich beglückwünsche dich zu deinem gesunden Kind. Ja, danke. Und beglückwünsche dich zu der guten Entscheidung, die, wie ich einfach so höre, ich weiß jetzt die Einzelheiten nicht, aber ich krieg so mit, die ist, glaube ich, für dich verdammt gut, die Entscheidung. Ja, doch, denk schon, ja. Alles Gute weiterhin, Steffi. Okay, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, Gudrunhausen, morgen freie Themennacht, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen und am Donnerstag wieder früher, nur im WDR Fernsehen, um 11:45 und dann kann man auch schon immer eine Stunde vorher anrufen und sich anmelden hier bei mir. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bye bye, bis morgen.